Deutschlandfunk. Das Feature. Bei einer Razzia sind Panzer ins Heikendorfer Villenviertel gerollt. Ein vermögender Sammler soll in einem großen Keller unter seiner Villa zahlreiche Waffen und Geschütze. Gerät, das hier ein Bürger unserer Gemeinde schon seit vielen Jahren hat. Das wissen nicht nur wegen des Gewichts, sondern weil es auch relativ steil runtergeht in diese Tiefgarage. Und dann wir werden im Nachhinein sämtliche Rechtsmittel ausschöpfen, um uns dagegen zur Wehr zu setzen. Heikendorf bei Kiel, Juli 2015. Fast 20 Pioniere der Bundeswehr quälen sich im riesigen Kellertrakt einer noblen Villa. Mit Rampen, Zugseilen und zwei Bergepanzern. Nach 9 Stunden haben sie einen Panzer vom Typ Panther ans Tageslicht gezerrt. Ein Weltkriegsungetüm. 2 Meter breit, 5 Meter lang, 43 Tonnen schwer, liebevoll restauriert. Es ist eine Art von stählerner Romantik, die das deutsche Leben wieder lebenswert gemacht hat. Eigentlich hatten Polizisten beim Hausherrn, dem Millionär F., nach Nazi-Kunst gesucht, waren nur zufällig über das Kriegsgerät gestolpert. Sie fanden auch Schusswaffen, eine riesige 8-8er-Flak von Krupp und einen 7 Meter langen Torpedo. Waffen, deren Besitz womöglich das Kriegswaffenkontrollgesetz verbiete, glaubt die Staatsanwaltschaft im nahen Kiel. Krieg und Kunst. Selten wohl ist dieser metallische Zweiklang so hell zum Klingen gekommen wie in dieser Schau, die das SS-Hauptamt in der Zeit der härtesten Kampfbewährung gerade nun zum ersten Mal der Öffentlichkeit zeigt. Panzer, Pferde, Patrioten. Der unheimliche Reiz von Nazi-Kitsch und Kriegsgerät. Feature von Tom Schimmelk. Der Fahrer des VW-Bus, im Simmelner VW-Bus, Westerwald, Viktor Berka, 250. Eban Hahn im Westerwald. Von einem Anwohner, der soll bitte schnell seinen Bus wegfahren. Der Anwohner, der hat schon Abschleppunternehmen bestellt. Radio, da muss ich Chef. Nee, oder können Sie runter zu dem gehen? Moment, ich abkassiere nur, ja? Okay. 8 Euro Eintritt, bitte. Oi. Ein sonniger Samstagmorgen. In der Turnhalle von Eban Hahn findet eine Messe für Militärhistorik, Falleristik, Vexillologie, Uniformen, Militaria, Helme und Sammlerwaffen statt. Vexillologie, Fahnenkunde. Das ist eine kleine Sucht, die dahinter steckt. Falleristik, Ordenskunde. Von lateinisch falere, Brustschmuck. Auf dem überfüllten Parkplatz Autos mit Nummernschildern aus ganz Deutschland, den Niederlanden, Frankreich. Doch Kostbarkeiten eigentlich sind schon weg. Ne? Ja, hier ist ein Säbel aus den napoleonischen Kriegen. Hobbyhändler Matthias sieht die Zukunft eher trübe. Es gibt ein Imageproblem. Ah, das sind, wenn die sowas sammeln, dann sind sie bestimmt braun und so. Was Blödsinn ist, ich kenne kaum einen. Das schreckt auch ein bisschen die Jüngeren ab. Ne? Die denken, ja, ne? Dann denken sie, ich bin Glatze oder wie auch immer. Ich bin der Herr Schäfer, ich bin der Vorsitzende vom Geschichtsverein Siershahn e.V. Wir sind ein kleiner Verein von Sammlern, die sich sehr stark für Militärhistorik interessieren. Herr Schäfer sammelt seit 40 Jahren, hat auch diese Militaria-Börse hier mitgegründet. Also es ist auf keinen Fall so, dass Sammler den Krieg verherrlichen, sondern die sehen das durchaus kritisch und den Krieg als solches, als diese Machtauseinandersetzung und das Töten von Menschen, das wird also auf keinen Fall irgendwie befürwortet oder als positiv angesehen. Am Stand des Vereins Pickelhauben und Stahlhelme, Karabiner, Gürtelschnallen. Und zum anderen geht natürlich auch von der Uniformierung eine gewisse Faszination auf die Leute aus, weil halt eine schicke Uniform irgendwo was darstellt. In den Schaukästen viele Ehrendolche. Die Hakenkreuze mit Stickern abgeklebt. Das Strafgesetzbuch verbietet die Zurschaustellung von NS-Symbolen. Es gibt sicher Leute, auf die das halt auch gerade, weil es in Anführungsstrichen blutbefleckt ist, vielleicht einen besonderen Reiz auswirkt. Das kann man nicht ausschließen. Rechte Glatzen und Altnazis aber seien hier nicht willkommen. Nee. Glücklicherweise sind wir nie ins Visier von solchen Leuten. Da sind wir aber auch heilfroh, ehrlich gesagt. Geheiligt ist unser Schmerz erst dann, wenn er von dem vollen Bewusstsein seiner Berufung überstrahlt wird. Also wenn es um die Jäger der verlorenen Schätze des Großdeutschen Reiches geht, kann ich mich gleich selber melden. Aus Washington e-mailt der Kunstjäger Willi Korte. Seit Jahrzehnten auf den Fährten von Raubkunst und Nazischätzen. Immerhin habe ich Eva Brauns türkisfarbenes Abendkleid, ihre silberne Toilettengarnitur und einen Teil ihres Sterling-Silberbestecks, alles Original Obersalzberg, heim in die Stadt der Bewegung geführt. Verdammte Kunst und Kulturgestatter von Kopisten, Futuristen, Dadaisten und so weiter ist weder rassisch begründet noch folglich erträglich. Bad Dürkheim, Mai 2015. Vor Hitlers neuer Reichskanzlei standen zwei dieser kolossalen Bronzepferde des Bildhauers Josef Thorak. Jetzt stehen sie in Bad Dürkheim. Das ist schon ein spektakulärer Fund, zumal über Jahre nach diesen Sachen gesucht wurde. Es gibt einen großen Schwarzmarkt und mit mafiösen Strukturen. 6 Wochen vor der Bergung des Pantherpanzers an der Kieler Förde durchkämmen Polizisten Adressen in Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Berlin und Schleswig-Holstein. Der Verdacht? Hehlerei an rechtswidrig erlangtem Bundesvermögen. In Bad Dürkheim entdecken die Fahnder knapp 100 Tonnen Nazikunst. Dann gehen die Tore auf. Der Tieflader des THW fährt aus der Lagerhalle. Josef Thoraks schreitende Pferde. 2 wuchtige Frauenskulpturen von Fritz Klimsch, Galatea und Olympia. Außerdem Arno Brekers Künder und Die Berufung sowie 3 Riesenreliefs, die er zum Schmucke der Welthauptstadt Germania angefertigt hatte. Der Rächer, der Wächter und Kameraden. Beeindruckend, aber es haut mich nicht vom Hocker, muss ich sagen. Ja, das ist hier überlebensgroß. Ein Gruselfaktor hat es natürlich, dass aus der Nazi-Zeit kommt. Sehr schöne Pferde, gewaltig. Die rechtsradikale Partei Der Dritte Weg. National, revolutionär, sozialistisch und zufällig auch in Bad Dürkheim ansässig, berichtet auf ihrer Website: Es herrschte Volksfeststimmung und viele Schaulustige waren angetan von der NS-Kunst. So auch die anwesenden Aktivisten des Dritten Weg. Die Lügenpresse aus nah und fern versuchte, negative Stimmen einzufangen, was ihnen aber nur schwer gelang. Ein Besuch im Staatsatelier Professor Brekers in Berlin-Grunewald. Den Professor hatte ihm Hitler persönlich verliehen. Er stand auf der Liste der Gottbegnadeten, vom Kriegsdienst befreit. Professor Breker, einer der bedeutendsten Bildhauer des neuen Deutschland, bei der Arbeit an einem Relief für die Berliner Soldatenhalle. Breker bekam Millionen und riesige Ateliers, in denen mit Hochdruck und Zwangsarbeitern herrschaftliche Deko en gros produziert wurde. Die Kniende, eines der jüngsten Werke des Künstlers. Es zeigt besonders deutlich die Kunst des Meisters, den Menschen in seiner natürlichen Schönheit darzustellen. Mit der Olympiade begann das Signal meines Aufstiegs. Arno Breker, 45 Jahre später. Das war also mein erster großer Erfolg. Er war der Liebling der NS-Elite, nippte Tee mit Goebbels, ging mit Speer auf Reisen, bekam Hausbesuch von Himmler, zeigte Hitler das frisch eroberte Paris. Verwundeter Krieger. Breker begriff flink, was die Herren wollten. Und so habe ich das hingestellt. Als Fackelträger und als Schwertträger. Und Hitler sah das, war hell begeistert und sagte, ja, das ist die Partei und das ist die Wehrmacht. Eos, die Anmut. Auch dieses Werk zeigt die vollendete Gestaltungskraft des Künstlers. In Bad Dürkheim munkelt man, der Unternehmer Rainer W., der all diese Werke angehäuft hat, soll Mitarbeitern Prämien für männlichen Nachwuchs versprochen haben. Das Dritte Reich denkt viel zu groß von Kunst und Künstlern, um deren Wohlergehen den Zufall zu überlassen. Nur geweihte Hände haben das Recht, am Altare der Kunst zu dienen. Grundsätzlich machen wir das nicht. Aber ich kann kurz, wenn Sie einen Moment dann sitzen und warten, ich kann kurz jemanden holen, ja? München, Lindbrunstraße 16. Eine Glastür, videoüberwacht. Im Auktionshaus Hermann Historica stehen viele Vitrinen voller Flinten, Lanzen, Helme. Es herrscht kostbare Stille. Die Firma gibt schmucke Kataloge heraus. Auch online ist die Ware zu bestaunen. Für den Spezialkatalog Deutsche Zeitgeschichte, Orden und Militaria ab 1919 allerdings braucht man ein Passwort. Ich bitte darum. Bitte teilen Sie uns bitte noch mit, ob Sie bereits ein Kunde der Hermann Historica sind oder beabsichtigen zu werden. Meine Antwort bleibt eher vage. Doch tags darauf kommt das Passwort. Vielen Dank für Ihre Anfrage. Ihre Daten wurden angelegt. Schöne Grüße aus München. Ich klicke mich durch das Angebot. Ärmelbänder, Feldblusen, Kragenspiegel, Helme, Kappen, Schirmmützen. Die Uniformjacke eines Obersturmführers der Division Totenkopf. Maßanfertigung aus feldgrauem Gabardin im Schnitt der SS-VT-Bluse M36. Mit Durchlass für die Seitenwaffe. Ärmeladler, schwarze Kragenspiegel mit silberner Kordeleinfassung und rechtsseitig einem silbern gestickten Totenkopf. Verkauft im November 2015 für 3.000 Euro. Die Generalsvariante mit Adler, Hakenkreuz und Totenkopf kam für 9.500 Euro unter den Hammer. Man verrichte, heißt es auf der Website, unverzichtbare und wichtige Arbeit, verantwortungsvoll und mit größter Sorgfalt. Leider sehe sich Hermann Historica gezwungen, zu Objekten deutscher Zeitgeschichte keine Pressearbeit oder öffentliche Verlautbarung stattfinden zu lassen. Eine Berichterstattung, deren vornehmstes Ziel es ist, aufsehenerregende Schlagzeilen zu produzieren, kann diese anspruchsvolle Aufgabe nur behindern. Kein Wunder, dass der Spontanbesuch in der Lindbrunnenstraße keine Früchte trägt. Ich habe gefragt, aber das ist, was ich schon vorher gedacht habe. Eigentlich mussten Sie schriftlich da noch einen Termin ausmachen. Okay, aber Sie können gerne uns eine E-Mail schicken. Am nächsten Tag kein Zugang mehr. Passwort falsch. Eine Nachfrage bleibt unbeantwortet. Berlin, Tempelhofer Damm. Sie möchten sich ein paar Minuten hinsetzen, dann rufe ich gleich nochmal zurück. Im Foyer des Kriminalkommissariats hängen betagte Fahndungsaufrufe. Mord und Menschenraub. Das ist schon eine sehr verschlossene Welt, auch eine sehr verschlossene Szene, die sich also auch nicht gerne öffnet. Vierter Stock. Fachdienststelle Kunstdelikte. Kommissar René Allange war dabei, als der Panzer sichergestellt wurde. Das ist eine andere Hausnummer, das sieht man auch als Ermittler nicht jeden Tag. Letztendlich sind wir ja als Polizei darauf aufmerksam geworden, weil diese Skulpturen wieder verkauft werden sollten. Und zwar dann, sage ich mal, über dunkle Kanäle, das kann man schon so sagen. Vermutlich war der Besitzer in einer finanziellen Zwangslage. Es hieß, ein reicher Mann aus Texas biete 8 Millionen für die Pferde. Aber das war auch nur eine Finte eines Kunstdetektivs aus Holland. Und dann begann eigentlich ja erst die richtige Arbeit. Eine Räuberpistole. Ab 1939 hatten Thorax Riesenrösser vor der neuen Reichskanzlei in der Berliner Wilhelmstraße gestanden. Es war ein langer Weg. 1943 ließ der Führer die Pferde aus Furcht vor Bombenschäden von Berlin nach Wriezen im Oderbruch schaffen. Dort residierten die Steinbildhauerwerkstätten Arno Breker. Die Rote Armee brachte die Pferde dann nach Eberswalde zusammen mit Skulpturen Brekers. Am Rande des Sportplatzes ihrer Kaserne befeuerte das Ensemble nun den sowjetischen Sportsgeist. Bis dort Ende der 80er eine Kunsthistorikerin aus dem Westen auftauchte und staunte. Dort sind sie um die Wendezeit unter mysteriösen Umständen verschwunden und fortan fehlte jede Spur dieser Kunstwerke. Meldung von Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin, 20. Mai 2015. Nach Ende des Krieges bis 1989 befanden sich die Kunstwerke auf einem Kasernengelände in Eberswalde. von wo sie 1989 auf bislang nicht bekannte Art und Weise verschwanden. Es ist ja schon ein Husarenstück, dass ein Mensch aus dem ehemaligen Westen durch die Zeitung erfährt, dass im Osten auf einem Kasernengelände diese Skulpturen seines verehrten Künstlers stehen und er jetzt alle Hebel in Bewegung setzt, um sich diese Skulpturen anzueignen. Es fanden sich Helfer und Mittelsmänner. Heute weiß man, es gab einen Deal zwischen einem gewieften Oldtimer-Händler und der glorreichen Roten Armee. Geld floss, angeblich als Erdbebenhilfe für Armenien getarnt. Die Nazikunst wurde zersägt, mit Schrott vermengt und über diverse Grenzposten durch den eisernen Vorhang geschmuggelt. Durch umfangreiche Ermittlungen konnten nunmehr 8 Tatverdächtige im Alter zwischen 64 und 79 Jahren ermittelt werden, die sich in den Besitz der Skulpturen und Reliefs gebracht haben sollen, beziehungsweise einen Weiterverkauf ausgehandelt haben sollen. Es gibt übrigens noch ein drittes Thorak-Pferd. Es steht vor einem Landschulheim im oberbayerischen Ising. Thoraks Witwe soll es der Schule vermacht haben, um Internatsgebühren für ihren Sohn zu begleichen. Das Leben an Bord ist nicht immer einfach. Gerade auf langer Fahrt können persönliche Probleme zu bedrohlichen Krisen anwachsen. Hamburg, Speicherstadt. Dieser Bogen, der über alles weggeht, der nimmt sie daher gefangen. Also dem ersten Modell. Das ist das Gefährlichste. Peter Tamm ist Sammler. Als ich 5 Jahre alt war, schenkte mir meine Mutter ein kleines Christenmotorschiff. Ein Klüten-Ewer nannten wir das damals. Und der kostete im Kinderparadies in der Ebenauer Landstraße 50 Pfennig. Das war 1934. Die Sache geriet außer Kontrolle. Stand der Sammlung heute? 38.000 Stück. Alle im Maßstab 1 zu 1250. Scheiß Alter. Zwischendurch war Peter Tamm über 30 Jahre lang ein mächtiger Mann im Springer-Konzern. 1948, sagt er, hatte ich 40 Mark. Axel Springer machte ihn zum Millionär. Bärlichen Teil einer Bordausrüstung zählen Blank- und Schusswaffen. Er hat den Krieg noch erlebt. Mit 15 Jahren Leichenberge abgeräumt, erzählt er. Von Phosphor gegrillte Überreste. Er war Seekadett auf der Gorch Fock. Wir haben sie selbst versenkt, vor den Russen. Am 30. April 1945, vor Rügen. Seine halbe Schulklasse war 1945 tot. In den Exponaten spiegelt sich eine Kulturgeschichte von gut 3000 Jahren wider. Es hätte keine Weltgeschichte gegeben ohne Schiff. Ja, ich halte das Sammeln, egal was, für eine extrem wichtige Sache der Menschheit überhaupt, um Geschichte zu erhalten, um weiterzuentwickeln. Es wird eine Krankheit. Das Wesentliche für einen Sammler ist nicht das Thema des Sammels, sondern Platz. Die Stadt Hamburg hat seiner Sammlung 2008 einen Kai-Speicher spendiert. Hanseatische Backsteingotik, 10 Böden hoch, top restauriert. Das sind alles Kästen voll Dokumente und hier haben wir Schiffbaufälle. Das Maritime Museum war umstritten. Kritiker fürchteten Militarismus und Heldenverehrung. Tamm, stockkonservativ und stolz darauf, spricht gern vom Kampf als Basis der Natur. Es wird weitergehen, das Morden. Die Waffen sind schon alle erfunden dafür. Und es wird auch schon fleißig gedroht. Und irgendwann wird es mal so einen Idioten geben, der auf irgendeinen Knopf drückt. Und dann war es das mit der Menschheit. Man könne lernen aus der Geschichte, glaubt Tamm. Auch aus 2 Weltkriegen. Ja, und der dritte steht vor der Tür. Ob stürmt oder schneit und die Sonne uns lacht, der Tag blühen heiß oder eiskalt die Nacht. Bestaunt sind die Gesichter, doch nur nicht unser Sinn, ja unser Sinn. Es braust unser Panzer im Sturm mit dahin. Heikendorf bei Kiel, April 2016. Der Hardenbergblick, ein Dreivierteljahr zuvor Schauplatz der spektakulären Panzerbergung, ist eine kleine Privatstraße. 8 Luxusanwesen, direkt an der Kieler Förde. Klaus-Dieter F., ein Kreditvermittler, hat nach Telefonaten, Faxen und Rücksprache mit seinem Anwalt entschieden, nichts zu sagen. Auch sein Freund Rainer W. in Bad Dürkheim schweigt. Ebenso die Herren, die einst beim Westexport der Thorak-Pferde halfen. Der Oldtimer-Händler, mittlerweile im bergischen Olpe ansässig. Und dessen Kumpel aus Aachen. Die Kieler Staatsanwaltschaft teilt mit, sie ermittele weiter. Man möge doch im Herbst wieder anrufen. Aber ein Spaziergang ist gestattet. Das Anwesen wirkt friedlich. Eine rote Backsteinvilla, ein großer Garten, zum Strand hin eine hohe Mauer. Das Garagentor ist überdimensional und aus Edelstahl. Panzergerecht. Der Keller, behaupten Augenzeugen, sei äußerst geräumig. Darin Uniformen, SS-Zeichen und Hakenkreuze, Teile gesunkener Schlachtschiffe, ein nachgebauter Führerbunker mit Puppen. Aber das sind nur Gerüchte. Bei mir ist schon ein recht bedenklicher Eindruck entstanden. Bekannt ist, dass zwei Mitarbeiter der Wehrtechnischen Dienststelle 41 aus Trier 2011 den Motor des Pantherpanzers in Heikendorf ausbauten, um ihn zu restaurieren. 2013 gab es einen Prüflauf in Anwesenheit des stolzen Besitzers Herrn F. Im März 2014 bauten die Soldaten den Motor wieder ein. 5 Tage lang. Ein Sprecher des Bundesamtes für Ausrüstung, dem Verteidigungsministerium unterstellt, teilt mit: Für die Unterstützungsleistung wurden Herrn F. 28.317 Euro in Rechnung gestellt und fristgerecht bezahlt. Ein Schritt zur Seite, da geben die Bäume im Garten den Blick auf eine enorme Bronzeskulptur frei. Brekers Wehrmacht. Ein Nackter mit Schwert, grünlich angelaufen. Der Hühne aus dem Ehrenhof der Reichskanzlei. Er blickt über die Förde. Er wirkt, als fröre ihn. Und er ist angeleint, kein Problem. Ratzeburg, zwischen Hamburg und Schwerin. Ja, also ich bin Lukas Wirb, Militärberufsmaler. Ja, und mal eben alles, was ansteht. Panzerschiffe, Flugzeuge, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Bundeswehr, NVA. Wirb, 50 Jahre alt, trägt zur weißen Hose einen bekleckten grünen Kittel. Außer dem Hund gibt es auch noch eine Katze und eine Milka-Kuh aus Plastik. Früher war er bei der Lufthansa, studierte dann Kunst, malte Madonnen. Vor 18 Jahren spezialisierte er sich auf das Militär. Der erste Auftrag war ein U-Boot. Kunde Esszimmer, der wollte ein riesen U-Boot haben, aufgetaucht mit rückwirkender Blick in die Turmeinheit und das Ding ist wirklich gut gelungen. Und dann habe ich also festgestellt, dass ich einen hohen Faible für Eisen und Stahl habe. Rostigen. Im Internet präsentiert er sich als Handwerker alter Schule, offeriert Leinwandreproduktionen ab 86 Euro in bester deutscher Herstellungsqualität. Motive wie Angriff im Morgengrauen oder Porträt Hauptsturmführer Michael Wittmann. Das ist nur die Zweitverwertung. Auf der Staffelei steht ein Fliegerbild, bestellt von einem Kunden. Dessen Vater dieses Teil geflogen hat. Das ist eine He-111, die zweitletzte Maschine, die Stalingrad verlassen hat. Das hat den Vater von dem Kunden sehr geprägt. Das Bild ist jetzt ein bisschen, also humanisiert, möchte ich mal nennen. Der Vater erzählte in dem Fall, dass er also durch die wartenden Soldaten musste so rum. Und das habe ich jetzt natürlich nicht gemalt. Man sieht einen Bomber im Schnee mit laufenden Propellern. In der Nähe Menschen und Schlitten. Der Himmel bedrohlich verhangen. Das Bild heißt Hoffnung. Wie gesagt, es ist noch sehr geschönt gemalt, weil ich ja nun auch, ein relativ historisch korrekter, aber technisch auch fixierter Militärmaler bin. Die Kennung muss stimmen. Also ich sag mal so, es ist ein steigender Markt, muss man Art 1 sagen. Das heißt, das Interesse ist groß. Ehemalige Panzerfahrer der Bundeswehr ordern bei ihm. Auch die der Nationalen Volksarmee. Die sei sowieso sehr im Kommen. Auch Sammler und Modellbauer. Die haben so ein Panzermodell gebaut, geben da ihre ganze Liebe rein. Da steht dann irgendwo auf so einem Sideboard und hinten an der Wand ist noch alles weiß. Dann auch natürlich Angehörige. Und dann natürlich der große US-Markt, der englischsprachige Markt, da kommen natürlich Sammler. Und teilweise als Geldanlage, nach dem Motto original signiert. Die Deutschen zahlen weniger. Weil die Deutschen das ein bisschen noch, also in letzter Zeit nicht, aber früher so versteckt machen. Nach dem Motto, okay, ich kaufe mir Militärgemälde, ich häng's auch hin, aber nur mein Arbeitszimmer. Er sei unpolitisch, sagt Wirb. Seine Stärke die Sachlichkeit. Bei mir steht ein Panzer am Waldrand. Den Panzer gab es, ob ich ihn mal oder nicht. Und ich glaube, das ist das. Also ich höre von ganz vielen Kunden, dass die sagen, absolut sachlich. Sein Großvater war Sozialdemokrat, erzählt er, und Soldat. Der hatte keine Wahl. Trotzdem bleibt der Zweite Weltkrieg sein Kerngeschäft. Der Gag eigentlich gerade an den WK2-Gemälden ist bei mir, dass die größtenteils signiert sind. Und zwar handsigniert von Ritterkreuzträgern. Das Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes war ein von Hitler zu Kriegsbeginn gestifteter Orden. Die Träger wurden zu Helden aufgebaut, hielten Vorträge, verteilten Autogrammkarten. Ich habe da über 70 Ritterkreuzträger, die meine Gemälde signiert haben. Ich denke, da bin ich schon mitführend überhaupt bei solchen Sachen. Die Leinwand, auf die er jetzt zeigt, trägt so eine Signatur. Das ist also Rudolf von Ribbentrop. Sohn des Reichsaußenministers Joachim von Ribbentrop, der beim Nürnberger Kriegsverbrecherprozess als erst am Galgen hing. Das ist so die 1A-Signierung, die man heute kriegen kann. Rudolf, der es zum SS-Hauptsturmführer brachte, diente unter anderem in der Leibstandarte Adolf Hitler. Später in der Sektkellerei Henkel. In dem Fall, also er hat schon 4 Gemälde signiert, war sehr, sehr zufrieden, hat auch Leinwandreproduktion als Geschenk bekommen. Sagte der Verbindungsmann, den ich da habe, bei der vorletzten Signatur, ob er denn nicht auch mal mit seinem Rang signieren würde. Und sagte er dann mit 94, mittlerweile 95 Jahren, ich weiß nicht. Okay, ja, ich mache es einfach mal. Und hat hier also mit Rang und jetzt kommt es auch mit Divisionseinheit komplett durchsigniert. Der Militärmaler lächelt glücklich. Da steht: Hauptsturmführer Rudolf von Ribbentrop, Leibstandarte Adolf Hitler. Da sagte er nachher, wie es fertig signiert war: Ach ja, das habe ich ja seit Kriegsende noch nie wieder gemacht. Fühlte sich aber sehr gut. Wirb beeilt sich, die letzten Unterschriften einzusammeln. Die Ritterkreuzträger sterben weg. Geht manchmal in dem Alter ratzfatz, muss man sagen. Versucht der Gegner, den Vorstoß der Panzer durch Nebel aufzuhalten, um den Panzervernichtern Gelegenheit zum Heranarbeiten zu geben, so ist der Nebel schnell zu durchfahren. Die große deutsche Kunstausstellung 1942 in München. Ab 1937 zeigte die GDK, die große deutsche Kunstausstellung, alljährlich Bilder und Skulpturen. Zwischen 1200 und 1800 Exponate. Wir kehren zurück zum Volk, glühend in einer tiefinnerlichen Einkehr zum Urquell aller Kunst, zu Blut und Boden. Hitler, Goebbels, Bormann, Speer und über 2800 Privatkäufer deckten sich hier ein. Allein der Führer gab 7 Millionen Reichsmark aus. Mutter und Kind von Josef Thorak. Millionen offener Hände reckten sich zu uns empor, dass wir sie füllen, füllen mit dem Werk. München, Zentralinstitut für Kunstgeschichte. Also das ist jetzt die sogenannte NS-Kunstsammlung. Keine 2 Kilometer entfernt öffnet Stefan Klingen, Leiter der Fotothek, im Keller dunkelgrüne Schuber. Wir reden hier um ungefähr 12.000 bis 13.000 Aufnahmen. Es handelt sich einfach um Fotografien von Kunstwerken. Klingen und Kollege Christian Fuhrmeister beschäftigen sich intensiv mit Nazikunst. Nicht nur mit den üblichen Verdächtigen. Es hilft nichts, die einfach in den Keller zu sperren und zu tun, als wäre da... Als hätte es das nicht gegeben. Die Vorstellung, es handle sich hier ausschließlich um eine ideologisch-programmatische NS-Kunst, lässt sich nur für einen Bruchteil der Werke tatsächlich bestätigen. Also der sterbende SA-Mann, Porträt des Führers und derartige Dinge gibt es, oft auch prominent am Eingang platziert. Dann folgen aber ganze Enfiladen von Räumen mit Landschaften, Blumenstillleben, Tierporträts und Genredarstellungen. Kraft und Schönheit sind die Verfahren dieses Zeitalters. Klarheit und Logik beherrschen das Streben. Und dann sind wir bei der schwierig zu beantwortenden Frage, wann und wie ist möglicherweise ein Frühlingszweig faschistisch? Diese Nazi-Künstler kamen nicht aus dem Nichts und verschwanden auch 1945 nicht einfach. Etliche hatten schon im Münchner Glaspalast ausgestellt, der 1931 abbrannte. Sie passten sich an, auch hinterher. Rudolf Berkander etwa, von der DDR mit dem Vaterländischen Verdienstorden dekoriert, zeigte auf der GDK trommelnde Hitlerjungen. Man findet dieselben Künstler in der Glaspalastausstellung, dann auf den großen deutschen Kunstausstellungen und dann in den Ausstellungsprojekten der späten 40er, frühen 50er Jahre. Ja. Das läuft einfach durch. Die zentrale These der Kunsthistoriker: Es gab ihn nicht, den von den Nazis laut verkündeten Kulturbruch. Stattdessen viel Kitsch und gutbürgerliche Kontinuität. Ich würde so weit gehen zu sagen, die Kunstgeschichte hat das von der NS-Propaganda aufgebaute Bild einer einheitlichen NS-Kunst nur zu gerne übernommen, weil damit bequeme Schubladen etabliert wurden, die ein weiteres Nachdenken erfolgreich verhinderten. Und das ist fast immer bis heute noch so. Für uns Künstler hat die Hochzeit des Lebens begonnen. Das Zentralinstitut residiert im ehemaligen Verwaltungsbau der NSDAP. Hier lagerten die Karteikarten der 7,5 Millionen Parteimitglieder und nach dem Krieg von US-Truppen eingesammelte Kunst. Die Eingangshalle steht jetzt voller Statuen, davor zeichnende Kunststudenten auf Klappstühlen. Dorfmark, Lüneburger Heide. Die alten Säcke sollen sie dann weg. Weil wir schon über die 70 reden. Meine, es war vor Jahren, wurde viel noch mehr verkauft. Ne? Die Leute hatten auch alle Geld gewonnen. Ne? Aber die jungen Leute haben das Geld nicht so. Militaria-Börse in einer Dorfkneipe. Auch das AJ, das BDM hat eine Nummer hin. Ja, ein schönes Bier. Ne? Auf langen Tischreihen die übliche Ware. Und ein Suppenteller vom Reichsarbeitsdienst. Motorabdeckbleche sind das für einen Antriebsmotor. Der ein Jumbo-Düsentriebwerk startet, von der Armee 262, von dem ersten deutschen Düsenjäger. Ich restauriere gerade den Motor. Und dort, hübsch poliert, eine Art Werkzeugkasten. Feldbesteck. Manche Amputation mit durchgeführt worden. Funkelnde Sägen, Zangen, ein Beil. Hier sind die Klingen, sind die Skalpelle, sind auch noch scharf wie Sau. Zwei Händler erörtern die politische Lage. Bei der Wahl stelle ich mich diesmal dahinter und achte mit drauf, wie gezählt wird. Nicht, dass da so ein grüner Bandit sitzt und vergisst andauernd AfD. Das mache ich. Gutes Recht. Alle, die er kenne, sagt der Händler, wählten AfD. Auch seine Söhne und die fünf Enkel. Trau denen nicht. Bei denen die so ein Theater machen gegen Gebieter und AfD und... Alle diese Worte, die immer tauber klingen, müssen jetzt schweigen vor diesem einen Worte der Berufung unseres Volkes. Schutz und Schirm des Abendlandes zu sein. Ich habe noch ein bisschen so ein paar schwarze Dolche, Waffen-SS habe ich noch. Die gebe ich auch nicht weg. Die Besten, sagt er, sind ja alle weg. Das Erlöse wird immer am höchsten gehandelt. Natürlich. Fünffach, zehnfach. Weil es was Böses war. Der Saal riecht wie ein muffiger Keller. München, neue Pinakothek. Denn in ihr sollen sich kriegerische und musische Klänge vereinen. Die Einheit zwischen Kunst und Krieg, wie sie heute tatsächlich besteht, aber auch die Einheit zwischen der Weltanschauung, die die SS... Für mich ist das alles nicht Erinnerung, sondern Geschichte. Insofern habe ich vielleicht einen etwas neutraleren Zugang. Kurator Oliver Kase hat sich 2015 an einer kleinen Präsentation von Nazikunst versucht. Gegenkunst, eine Versuchsanordnung. Also wir sehen zwei monumentale Figuren, eine unbekleidete Frau, einen unbekleideten Mann. Er steht hinter ihr, sie schmiegt sich rückwärts an ihn, während sie ihren Kopf an seinen Kopf zurücklegt. Thorax zwei Menschen von 1941, Carrara-Marmor. Wir haben am Anfang gedacht, das seien irgendwelche Beschädigungen, die bei der Aufstellung oder bei der Produktion entstanden sind. Aber das ist Maschinengewehrbeschuss. Also das sind Einschusslöcher von der amerikanischen MP. An der Wand Adolf Zieglers Die vier Elemente. Ein Triptychon, das vier nackte Frauen zeigt. nordisch, blond, makellos. Die Körper sind identisch, das ist quasi der Idealkörper mit der Idealbrust. Das Werk hing nebenan im Führerbau über dem Kamin. Und auf der ersten großen deutschen Kunstausstellung hatte es quasi die wichtigste Position auf der Ausstellung im großen Saal. Ziegler war Top-Funktionär im Nazi-Kunstsystem, Präsident der Reichskunstkammer. Dann sank sein Stern. Kurzzeitig saß er wegen Defätismus in Dachau. Goebbels notierte 1943: Schlechter Maler, unfähiger Tropf, feiger Wicht. Jeder meiner Kameraden, der diese Bilder sehe, wäre sicher genauso begeistert wie ich. Sie sind und werden bestimmt Dokumente bleiben. Es gab im Vorfeld Bedenken, dass Lieschen Müller in die Ausstellung geht und sagt, endlich sieht man mal wieder schön gemalte Menschen und schön gemalte Körper und nicht diesen Kram, den keiner erkennen kann, also Beckmann und Bacon. Ich finde es halt langweilig, sagen wir es so. Es ist nichts Spannendes, es ist so seichte Kunst. Man geht dann vorbei und denkt aber nicht weiter drüber nach. Man vergisst es recht schnell wieder. Die junge Frau dreht sich zum Triptychon Kreuzigung von Francis Bacon um, das Gegengift gegenüber, aufgeplatzte, geschändete Leiber. Ich finde sowas viel aufregender. Auch Max Beckmanns Versuchung muss gegen die NS-Kunst antreten. Und die Bronzeskulptur Der neue Mensch von Otto Freundlich, 1943 in Majdanek ermordet. Sie prangte 1937 auf dem Katalog zur Fehmeschau Entartete Kunst, organisiert von Adolf Ziegler. Zieglers Bild, findet Kaase, sei unserem zeitgenössischen Kitsch beunruhigend nah. Ich glaube, das Bild interessiert uns auch deshalb, oder verstört uns deshalb, weil es gar nicht so weit weg ist von der Fotografie, die wir aus der Werbeindustrie heute kennen, aus der ganzen Fitnessindustrie, aus diesen ganzen Fotos, die auf eine ähnliche Art und Weise prüde und verklemmt sind und gleichzeitig solche Idealkörper zur Schau stellen. Der Führer liebt die Künstler, weil er selbst ein Künstler ist. Weil er selbst ein Künstler ist. Also, ich meine, Hitler hat als Postkartenmaler sein Geld verdient. Von daher reden wir über eine Massen- und Serienproduktion mit bekannten Motiven. Und diese kleinen Blättchen sind künstlerisch, glaube ich, einigermaßen irrelevant. Weil er selbst ein Künstler ist. Hitler geht immer. 1983 druckte der Stern sogar seine Tagebücher. Sie waren gefälscht. München, April 2016. Es gibt nichts, keinen Ersten Weltkrieg, keinen Mauerbau, keine Kuba-Krise, kein was auch immer, was auch nur zusammen annähernd so sexy ist wie die Nazi-Zeit. Kunstfahnder Willi Korte ist eben gelandet, aus Washington. Packt im Zentralinstitut für Kunstgeschichte Mitbringsel aus. Jelly Beans. Die Faszination hat, glaube ich, auf der einen Seite etwas zu tun mit dieser Bewunderung der vermeintlichen Omnipotenz der Nazis. Korte, Jurist, Politologe und Historiker, sucht seit den 1980er Jahren Beutekunst, durchwühlt Archive, befragt Zeitzeugen, kennt Sammler, Händler, Schmuggler, Künstler, Diebe. Die USA, spottet er, seien der Top-Markt für tausendjährige Devotionalien. Selbst bei Weltkriegsteilnehmern gäbe es eine fast schon naive Bewunderung für die Nazis. Da denkt man ja manchmal, irgendwie scheint er ja dummerweise auf der falschen Seite sozusagen gekämpft zu haben. Seine Mutter kam aus Breslau, der Vater floh von Dresden nach Bayern. Vor dem Krieg besaß er eine Gold- und Silberscheideanstalt. Das letzte Edelmetall vergrub er vor den Russen. Es gab eine Schatzkarte. Und ich durfte nie Richtung Osten reisen, weil mein Vater überzeugt war, man würde mich kidnappen und als Gegenleistung müsste er die Schatzkarte ausliefern. Ende 1989 ist er schließlich rüber. Machte sich bei Nacht mit Spaten und Metalldetektor über ein Wochenendgrundstück bei Pillnitz her. Es kamen da ein paar Konservendosen dabei raus. Von daher habe ich eine Beziehung zu Dingen, die verloren gegangen sind. Ich bin nicht unbedingt versessen, es zu finden, aber ich will dann zumindest die Geschichte zusammensetzen über den Verlust. Manchmal schaut er auf die Webseiten der Auktionshäuser. Die Russen haben die Akten verfeuert, damit es ihnen warm wird. Und die Amerikaner haben die Autographen aus den Akten rausgezogen. Eine Goebbels-Unterschrift bringt dort 500 bis 1000 Dollar. Es werden ja nicht nur Autographen verkauft von Goebbels, Himmler, Göring, wie sie alle heißen, sondern ja auch Mengele, sozusagen Memorabilia aus Auschwitz. Und Hitler läuft immer besser. In England, den USA, in Frankreich kommen ständig Bilder, Fotoalben und persönliche Ausgaben von Mein Kampf auf den Markt. Hitler boomt. Die Händler rechtfertigen das dann auch damit, dass sie sagen, ja, wir haben auch viel jüdisches Publikum. Am Wochenende wurde in Nürnberg ein Aquarellbild von Adolf Hitler versteigert. Für unglaubliche 130.000 Euro wechselte das Bild den Besitzer. Weil er selbst ein Künstler ist. Nürnberg, Albrecht-Dürer-Platz. Vorsicht, Lichtschranke. Automobile, Kfz, Schmuck, Armbanduhren, da gibt's Sammler. Gold, Münzen, Pelze, Bücher, Bestecke. Moderne Kunst, Design. Das Auktionshaus Weidler ist ein Familienunternehmen. 1700 Quadratmeter, gefüllt mit Porzellan, Möbeln, Nippes. Ich bin Kerstin Weidler, öffentlich bestellte und vereidigte Auktionatorin und arbeite im Auktionshaus Weidler, das meine Eltern gegründet haben. Sie ist Anfang 30. Hin und wieder hat sie einen Hitler unterm Hammer. Das erste Bild, das wir in der Versteigerung hatten, war im Jahr 2004 und hat schon damals... Ja, das Interesse der Kunden war auch in den Medien sehr breit vertreten dann. 2009 haben die Weidlers wieder zwei Hitler verkauft. Gehöft und Hofanlage am Fluss. Erzielt der Gesamtpreis 32.000 Euro. Ende 2014 kam hier ein dritter Schwung auf den Markt, zur Freude des Auktionshauses und zweier Schwestern aus Hessen. Nämlich ein Bild, das mit der Originalrechnung der Galerie angeboten wurde und einen Welthöchstpreis von 130.000 Euro erzielt hatte. 25 Bieter aus 9 Ländern steigerten mit. Es gibt sehr viele Personen, die investieren möchten, die mal aus der Weltgeschichte was ganz anderes besitzen möchten. Im Februar 2016 gab es 28 Hitler in Nürnberg. Motive wie München Standesamt oder Burg Neulengbach. Auch ein Hirsch im Wald. Alle weg. Die Leute, sagt Frau Weidler, legen sich das in den Tresor. Hoffen, dass es mehr Rendite bringt als das Sparkonto. Wir hatten einen Freiverkauf nach der Auktion. Der umfasste 8 Bilder. Sie hat schon wieder neue. Holt einen Pappkarton aus einem Lagerraum. Das ist jetzt ein Bild, das Haus am Wasserfall. Das hat jetzt noch ein Gutachten von Professor Dr. August Priesack. Er ist Mitredakteur beim Werkkatalog von Billy F. Price gewesen. Der Katalog Adolf Hitler als Maler und Zeichner erschien 1983 in der Schweiz. Darin 800 Werke. Insgesamt könnten es 4000 sein. Der Maler hat sich nicht auf einen Stil festgelegt. Sein Haus am Wasserfall zeigt ein Gebäude vor Bergen mit Wolken, Wald und Wasserfall. 18.500 Euro. Die Wiener Periode. Hier eine Kirche, Aquarell auf Papier, 1907. Taugt als Postkarte. Und das Ratzenstadel bringt schon über 10.000 Euro. Wäre es nicht von Hitler, brächte es höchstens 10. Die Kundschaft kommt aus dem Nahen Osten, aus London und New York. Finden die Käufer Hitler toll? Nein. Und Sie? Wir haben uns... insofern damit auseinandergesetzt, dass wir sagen, die Bilder sind nun mal da. Wir haben Kunden, die diese Werke abgeben möchten und denen es dringend danach gelegen ist, das über unser Haus zu versteigern. Und demnach haben wir Kunden, die auf der Suche sind, Bilder dieses Malers zu kaufen. Somit stehen wir dazwischen und da natürlich auch in der Politik überall sind Hinterlassenschaften aus dieser Zeit und somit sehen wir es als einen Teil, seinen künstlerischen Nachlass bearbeiten zu müssen und damit auch zu wollen, weil es muss ja einer auch machen. Und den Schaden, den er verursacht hat, der ist natürlich nach wie vor unglaublich. Hier haben wir noch eine Olympiade, Halskreuz 2800. Olympiade 36, Halskreuz, ja. Eban Hahn, Westerwald. Bevor das nachher veröffentlicht wird, ist da die Möglichkeit, dass ich da eventuell vorher mal... Die Militaria-Börse ist in vollem Gang. Der Reporter gerade fertig, da kommt Herr Schäfer mit einer Bitte. Dass ich mir das mal anhören kann, weil... er möchte alle Aufnahmen hören, bevor sie gesendet werden. Ich spreche also jetzt als Vorsitzender des Geschichtsvereins. Das Angebot, ihm seine Äußerungen vorher zu zeigen, kann ihn nicht umstimmen. Dann gebe ich ihm Hausverbot und verbiete ihn wirklich den Bericht, hier irgendwas von der Börse zu berichten. Die Sache eskaliert. Und wenn sie dagegen verstoßen, kommt direkt halt Post vom Anwalt. Er will das Aufnahmegerät. Die Anlage jetzt hier, die nehme ich Ihnen jetzt ab. Ich möchte bitte, dass Sie die Anlage mir geben. Er bekommt sie nicht. Ja, dann hole ich die Polizei. Dass die Polizei Ihnen das beschlagnahmt. Ja. Der tollste Erfolg des Kunstjägers Korte. Im Schließfach eines Ex-Leutnants in Texas hob er den mittelalterlichen Domschatz von Quedlinburg. Damit wurde ich ja irgendwie zum Held des Vaterlands, weil ich den bösen Amerikanern einen wertvollen Kulturschatz wieder abluchse und in die Heimat zurückführe. Seither melden sich immer wieder alte Kameraden bei ihm, die von Geheimdepots rund um den Obersalzberg erzählen und heiße Tipps geben über den Verbleib des Bernsteinzimmers. Da ist natürlich viel Unsinn auch dabei und wilde Fantasie, aber ich glaube schon, dass man sich an diese Objekte und an die Geschichten zu den Objekten geklammert hat, weil eben alles andere ja nur in einem sozusagen durch die Hände geglitten ist. Man hat ja dummerweise den Krieg nun verloren. Den Sammlern, glaubt Korte, geht es eher um die Sinnlichkeit des Relikts. Viel näher kommt man ja gar nicht hin, auch jetzt körperlich. Also wenn Sie was anfassen wollen, dann wollen Sie natürlich was anfassen, wo Sie sagen, also gut, das stand auf dem Kaffeetisch vom Führer. Und dieser Mythos, ich glaube, da hofft so mancher Sammler, dass dann auf ihn noch ein bisschen was davon abfällt, indem er dann Objekte in seinem Umfeld hat, die er, kennt das ja nicht. Wir berühren das dann. Allerdings Wunderlampe sozusagen, nicht? Irgendwas ist damit verbunden, was sonst kein anderer hat. Ja, hatte schon die Qualität von Reliquien, würde ich mal sagen. Wie es der Zufall will, kommt im April 2016 bei Hermann Historica das Auktionslos 7.995 unter den Hammer. SS Ehrendolch M34 mit Himmlerwidmung. Klinge mit Devisenätzung, meine Ehre heißt Treue. Und Widmung in herzlicher Kameradschaft Heinrich Himmler. Schwarzer Holzgriff mit eingelegtem Neusilberadler und emailliertem SS-Emblem. Für 5.000 Euro. Wie auch eine Hummerschere Hitlers. Dazu 6 Servietten und eine Tischdecke des Führers. Das Tischtuch aus cremefarbenem Leinen, durchbrochener Zierrand, reliefiert gestickter Hoheitsadler mit den Initialen Adolf Hitlers. A.H. Schätze aus der Sammlung Wilson, Kansas City. Ebenfalls im Angebot Breker, Thorak. Und der Marschallstab des Generalfeldmarschalls Erhard Milch, gespickt mit Adlern und Hakenkreuzen. Zuschlagspreis 310.000 Euro. Davon geht die Welt nicht unter. Die deutsche Kunst ist im Begriff, sich zu einer wirklichen Darstellung leidenschaftlich bewegter Weltanschauung emporzuheben. Panzer, Pferde, Patrioten. Der unheimliche Reiz von Nazi-Kitsch und Kriegsgerät. Feature von Tom Schimmick. Es sprachen Martin Rentsch, Fiona Metscher, Glenn Golz. Ton und Technik Wolfgang Rixius und Angelika Bruchhaus. Regie Matthias Kapuhl. Redaktion Tina Klopp. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2016.